Ende der Fußnote. Und der Kostümbildner John Mollo erklärt die Genese der Star-Wars-Kostüme folgendermaßen. George Lucas wollte, dass die Leute des Imperiums effizient, totalitär, faschistisch aussehen und dass die Rebellen, die Guten, aussehen, als kämen sie aus einem Western oder von den US Marines. Fußnote. Kenneth Colley, der Admiral Piet spielte, berichtete, wie er für seine Rolle gecastet wurde. Ich erinnere mich, dass Irvin Keschner, der Regisseur von Star Wars Episode 5, Das Imperium schlägt zurück, als ich in sein Büro kam, zu mir sagte, ich suche jemanden, der Adolf Hitler das Fürchten lehren würde. Und er musterte mich von oben bis unten und fuhr fort, ja, ich glaube, Sie sind es. Über seine Figur sagt er, es gab Anklänge an die Gestapo oder zumindest an den Faschismus, und so bin ich auch an die Rolle herangegangen. Ende der Fußnote. Natürlich müssen die Übernahme von Designs und ein Remix verschiedener Ästhetiken nicht problematisiert werden, wenn sie kommerzialisierte Massenware nur zitiert und die kritische Bewertung des Gezeigten klar erkennbar ist. Manchmal ist jedoch die Intention eine harmlose, das Ergebnis bei genauerem Hinsehen frappierend. Sogar in einem Kinderfilm wie Disneys König der Löwen finden wir eine 1:1 Übernahme von Leni Riefenstahls Inszenierungen beim Aufmarsch der Hyänen und der Zeichnung des antagonistischen Löwen Scar als kannibalistischem Diktator. Die Art und Weise, wie die Kulturindustrie mit den Motiven und der Ästhetik des Faschismus umgeht, demonstriert allerdings vor allem unseren Hang zur narrativen Abkürzung, insbesondere wenn das Böse dargestellt werden soll. Der erzählende Affe verkennt bei historischen Analogien oftmals das komplexe politische Gesamtbild über den Bezug zu dem Bösen hinaus. Weil man sich der historischen Einzigartigkeit bewusst war, wurde ein demotisierter Mensch zum inflationär gebrauchten Vergleich für alles Unliebsame und Schlechte, das mit Nazis und Faschismus verglichen werden kann. In einer säkularisierten Gesellschaft ersetzt einer oder ein Bezug auf ihn in unseren Erzählungen das transzendentale Böse, Hitler.